Abschnitt 4 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Cyperus. Übersetzt von Else Otten, Kapitel 5, 6 und 7. Kapitel 5. Der Held war durch das Stadttor von Mykene getreten. Mit der linken Hand umklammerte er die Keule, über der rechten Schulter trug er, als staunenerregende Siegestrophäe, die er mit sich brachte, den riesengroßen Löwen, dessen umwalltes Haupt ihm vor den ausschreitenden Füßen hing, während die klauenbewehrten Vordertatzen schlaff herabhingen, die Hinterpfoten über Herakles Rücken baumelten, der Schweif gleich einer machtlosen Geißel durch den Staub der Straße schleifte. Da hatte sein Kommen ein so fürchterliches Entsetzen ausgelöst, dass Männer, Frauen und Kinder allzuhauf eilends vor ihm davonflohen und sich in ihren Häusern bargen und Türen und Fenster schlossen. Nur die Angesehenen unter ihnen drängten in den Palast des Eurystheus, dem sie zuriefen: Herakles kommt mit dem Löwen! Herakles kommt mit dem Löwen! Und Eurystheus, der ihr Rufen nicht verstand, meinte, dass der Löwe den Herakles verschlungen habe und nun selber durch die Straßen Mykenes schreite. Und darum befahl er, dass man auf allen Seiten die Pforten des Palastes schließe. Doch schon hatte Herakles die Türhüter beiseite gedrängt und schritt mit seiner Beute herein. Und Eurystheus entsetzte sich ob dieser Erscheinung, die ihn wie der Löwe selber anmutete, floh aus dem Kreise der verwirrten Höflinge, versteckte sich hinter seinem runden Marmorthron und flehte mit lauter Stimme Heras Beistand an, bis die Herolde ihm zuriefen: Fürst und Herrscher über Mykene, herrlicher Eurystheus, strahlender Perseide, fürchtet nicht den Löwen, denn euer Sklave Alkaios, des Zeus tapferer Bastardsohn, legt euch seinen nun kraftlosen Körper zu Füßen. Eurystheus schaute hinter des Thrones Rückwand hervor und versteckte sich von Neuem. Er zitterte vor Todesangst und rief: Gebietet dem Alkaios, dass er gehe und das Untier mitnehme, wohin immer er es haben will. Nur hinweg aus meinen Augen, denn vielleicht ist es nicht tot, wie wir glauben. Vielleicht wacht es aus seiner Betäubung wieder auf. Da hallte dröhnend des Helden helles Lachen von den tausend dorischen Säulen wider, gleich als würde tausend gefügigen Saiten eine jubelnde Musik entlockt. Er zerrte sich seine Beute von der Schulter, schleuderte sie vor den Thron und rief: Herrlicher Held und Vetter, strahlender Perseide, verschwinde nicht gleich der westlichen Sonne hinter deinem Thronhimmel, sondern lass mich auf deinem strahlenden Antlitz die dankbare Freude darüber erschauen, dass ich den Löwen, der dein Land heimsuchte, erlegt habe und seinen wehrlosen Leib dir zu Füßen lege. Eurystheus, allmächtiger Herrscher der Erden, der du der strahlenden Sonne gleichst, erhebe dich gleich Phöbus Apollo, steige empor an deinem Himmel, so du nicht willst, dass mein toter Löwe vor lauter Freude darüber, dass du ihn noch immer für gefährlich erachtest, sich in ein neues Leben brülle und sich dann, ohne deiner Majestät zu achten, an deinen fürstlichen Schenkeln gütlich tue. Und des Herakles dröhnendes Lachen scholl an den Säulen entlang. Allein Eurystheus rief hinter dem Thron hervor: Hinweg aus meinen Augen dieses Ungeheuer, weg, weg von hier! Herakles gehorchte noch immer laut lachend, riss fügsam den Löwenleib an der Mähne empor, warf ihn sich über den Rücken und rief: »Ich spute mich, Herr, ich eile, Herr, denn fürwahr, der Löwe wird wieder lebendig.« Und im Trabe eilte er an die Pforte und warf den Löwen auf den Platz, dieweil die Türhüter hinter ihm die Pforten schlossen. Das Volk scharte sich dicht um den Helden und den Löwen, und alle jubelten erfreut auf, doch mit verhaltener Freude, damit Eurystheus sie nicht hören sollte, und fragten: »Was tun wir, Herakles, mit dem toten Untier, das Eurystheus sich zu nehmen weigert?« »Zieht ihm die Haut ab«, sagte der Held lachend, »und gerbt mir das Löwenfell, dass es mir zum Mantel werde und über meinen Rücken auf die Füße herabfalle.« Und mit dröhnendem Lachen, einem Lachen, das Straße und Platz erfüllte, schritt er, die Keule über der Schulter, zu dem silbern leuchtenden Birkenwalde hin, der in der sinkenden Nacht schimmerte. Kapitel 6. Dort legte er sich zur Ruhe, und ihm war traurig zu Sinne. Ringsum erhoben sich die zarten Birken wie silberne Springbrunnen, und ihr herabhangendes Laub glich langsam herniedertropfenden Wasserstrahlen, die vom Schein des aufgehenden Mondes beschienen waren. Wie ein weißes, weites Meer breitete sich der Hain in der weiten, weißen Nacht aus, und über diesem matt schimmernden Wasser lag wie stille Wehmut ein weißer Nebel. Flüsternde Halme und silbern leuchtendes Schilf und hell zitternde Iris erblühten am sacht rauschenden Meeresufer. Eine klare Luft, ein wolkenloser, stiller, blauer, klarer Himmel wölbte sich darüber, und matt leuchteten die Sterne. Unter dem herabhangenden Birkenlaube lag Herakles, und ihm war trübe zumute. Seine Kräfte waren erschöpft, seine Muskeln entspannten sich und wurden schlaff, seine matten Augen, die so groß waren und an Glanz dem lichten Himmel glichen, blickten müde und träumerisch über das Meer. Gleich einem jungen und kräftigen schlafenden Freunde lag ihm zur Seite die Keule, die er liebgewonnen hatte und die seine Hand behutsam streichelte, als wollte er des Freundes Ruhe nicht stören. Kaum ein Laut drang durch die Nacht, nur das Rauschen der Wasser war zu vernehmen und das wehmütige Singen der Halme, die von dem Winde bewegt wurden. Allein Herakles schlief nicht neben seiner ruhenden Keule. Er gedachte voller Kummer an die Seinen, die er getötet hatte, als Hera ihn mit Raserei erfüllte. An Alkmene, die Mutter, an Megara, die Gattin, an seine starken Söhne, seine schönen Töchter, an alle, die ihm lieb gewesen waren und die er in wilder Wut verblendet, erschlagen hatte, dass ihr Blut ihm zu Füßen floss, als er aus seinem Wahn erwachte. Er gedachte seines Kummers um den lieben Knaben Hylas, den man ihm so grausam geraubt hatte. Sein einziges Glück, seinen einzigen Trost, die Freude seiner unfrohen Tage. Und in ihm war Gram und nicht endendes Leid ob seiner erniedrigenden Sklaverei. Er, der Sohn des Zeus, er, der einzig würdige Perseide, er, der kräftigste von allen, kaum Mensch noch, beinahe Gott schon, er, den die erhabene Hera ihr selber unbewusst an ihrem Busen genährt hatte, nun Sklave des Missgestalteten, ihres Lieblings des Eurystheus, den sein Fuß leichtlich zertreten konnte wie eine Kröte. Zeus und Athena wachten über ihm, doch war es selbst diesen beiden Gottheiten unmöglich, das unbarmherzige Schicksal zu ändern. Das heiligste Orakel hatte ihm geboten, ohne Murren die 10 Werke zu vollführen, die Orestheus ihm gebieten würde. Doch sollte es ihm möglich werden, Unmöglichkeiten zu vollbringen? Den Löwen von Nemea zu vernichten, war ihm ein nichtiges Spiel gewesen. Doch was würde Orestheus jetzt in seinem spitzen Schädel grübelnd ersinnen? Und wenn nun das Schicksal am Ende wollte, dass ihm das nächste Werk misslänge und dass er mit Schmach und Unehre beladen zu des Tartaros Tiefen hinabstiege? Der Held seufzte tief und traurig auf, und seine traurige Mattigkeit ward noch größer als die Wehmut, die seine gespannten Muskeln und seine Kräfte schlaff machte. So erschöpft war er, dass ihm die Tränen in die Augen kamen, und seine Hand streckte sich unwillkürlich nach der Keule aus, als wollte er in seinem Schmerz den schlafenden Freund wecken, nun Hylas nicht mehr dort ruhte. Er richtete die Keule schräg auf und stellte sie an einen Birkenbaum, unter dem sie nun beide, Held und Keule, Erquickung suchten. Sein müdes, trauriges Haupt lehnte sich an die Knorren der Keule, und so schlummerte er ein, gleich als läge sein Kopf auf den Knien eines jugendlichen Freundes. Die weiße Nacht schwand und das weiße Meer begann rosig zu schimmern, indes die Winde ganz still geworden waren und die Zweige der mattglänzenden Birken, bronnengleich, ihre Zauberstrahlen allüberall in den stillen Wald herabtropfen ließen, den die aufgehende Sonne mit rosigem Scheine färbte. Kapitel 7. Orestheus, der auf seinem runden Marmorthron darüber nachsann, welches Werk er seinem Sklaven nunmehr auferlegen sollte, welches Werk so schwer, dass er ihm erliegen müsste und dem von Neid und Hass erfüllten Vetter nicht mehr vor Augen kommen würde, schrak empor. »Was ist das für ein Lärmen auf den Straßen?« rief er seinem Herold zu, der in der Pforte der Thronhalle stand. »Was haben meine Mykener zu jubeln, und wem jauchzen sie so freudig zu? Gilt es vielleicht einem benachbarten König, der mich besuchen will, um mir, dem Perseus-Spross, seine Tochter als Gattin anzubieten? Held der Helden, strahlender Fürst von Mykene, der ihr den Löwen von Nemea zu Tode brachtet und eure Lande von dieser fürchterlichen Plage befreitet, rief Kopreus der Herold seinem Herrn zu. Es ist nur euer demütiger Sklave, der Bastard Alkaios, der naht, um euren zweiten Befehl zu vernehmen. Orestheus hatte sich zornig erhoben und eilte durch die Säulen an die geöffnete Pforte des Palastes. Dann trat er aus dem weißen Portikus heraus auf die Treppenstufen und blickte unter der vorgehaltenen Hand auf die sonnenbeschienene Straße. Sah er recht und hatte Kopreus die Wahrheit geredet? War es nur Alkaios, der Sklave, den Hera ihm, dem Orestheus zu Ehren demütigen wollte, der nun riesengroß gleich einem unbekannten Gotte herannahte und dem das zusammengeströmte Volk Mykenes zujubelte? Die Säulen der Häuser waren festlich mit Laubgewinden geschmückt. Aus den Fenstern der Häuser hingen Purpurdecken herab. Auf den Treppen drängte sich die Menge, wie sie sich auf den Dächern drängte, und inmitten der einander stoßenden, freudig jubelnden, laut jauchzenden Scharen nahte wahrlich der Sklave Alkaios, den das Volk bereits Herakles nannte. Orestheus erkannte ihn jetzt trotz der rasenden Wut, die ihn verblendete, weil der Held, der da kam, gleich einem neuen, noch nicht erschauten Gott, voll Stolz und Kraft nahte. Auf dem Haupte trug Herakles, der Riese, den Kopf des nemeischen Löwen, und der gewaltige Recke schien noch gewachsen, hob sich geradezu schauererregend aus dem taumelnden Volk empor. Das tote Auge des gefällten Untiers, in dem zum Helm gestalteten Kopfe funkelte grell wie ein Beryl, aus dem ungeheuren Rachen blitzten die entsetzlichen Zähne und die rote Mähne fiel gleich wallenden Locken über die das in stolzer Männlichkeit einherschreitenden Herakles breite Schultern herab. Das golden leuchtende Fell deckte des Helden Rücken und um den Arm, der die Keule trug, fielen die Felle der Pfoten, an denen die scharfen Klauen sichtbar waren. So war er selbst einem Löwen gleich, einem Ungeheuer, das doch in seiner Wunderschönheit etwas Gottähnliches hatte, als er inmitten der anbetenden Menschheit näher heranschritt. Sein bronzefarbenes Antlitz, das der goldblonde Bart umrahmte, zeigte starke Züge und dabei eine bewundernswerte, sanfte und liebeweckende Güte. Unter der niedrigen Stirn, in die sich bereits Runzeln eingegraben hatten, und um die das dichte, goldbraune, lockige Haar unter dem Löwenhelm hervorkam, blickten die Augen, graublau wie der wechselnde Himmel, träumerisch und doch lachend über das herandrängende Volk hinweg, und seiner Lippen straff gewölbte Bogen entspannte ein wohlwollendes Lächeln. Die Männer bewunderten seine gleich Hügeln gewölbten Schultern, die verzweigten Stränge seiner starken Muskeln, die sich über seinen schweren Armen spannten, seine breite, viereckige Brust, die sich hoch über die schlanken Rippen hob, die straffen Waden, den schwer auftretenden Schritt, den weiten Griff seiner guten, breiten Hand, damit er die Keule im Arm hielt. Die Frauen liebten ihn um seiner unwiderstehlichen Kraft und der so sichtbarlich ihm innewohnenden Güte willen. Und sie fürchteten ihn nicht, wenngleich sie alle wussten, dass er seine Mutter Alkmene erschlagen, seine Gattin erwürgt, seine Söhne und Töchter in blinder Raserei zertreten und vernichtet hatte. Nein, sie fürchteten Herakles nicht, und sogar die Kinder fürchteten ihn nicht, ungeachtet des roten Fells, das ihn umhüllte. Sie fürchteten den Helden nicht und liefen sorglos heran, um ihn zu sehen. Vor ihm her schritten Mykenes Jünglinge und trugen ihm Bogen und Köcher, die ihnen fast allzu schwer waren und daran sie ihrer viele zu schleppen hatten. Und ihre Schwestern, Mykenes Jungfrauen, streuten Rosen und Myrten vor seine Füße und schwenkten ihm Lorbeerzweige entgegen, gleich als wäre er der ersehnte Bräutigam. So sah Eurystheus ihn nahen, und er ward noch um einen Schatten bleicher von Neid, und Hass verzerrte seine Züge. Und endlich schrie er schrill und heiser seinem Sklaven und allen zu, die ihm wie im Triumphzug eines Königs folgten: Alkeios, und ihr, Mykener, seid ihr denn alle mit Torheit geschlagen, dass ihr in den ruhigen Straßen einer Stadt, die meiner Herrschaft Wohlfahrt und Freude verdankt, einen solchen Aufruhr verursacht? Was soll dieser jubelnde Ehrenzug eines, der ein Missetäter, ein Büßender, ein Sklave ist, bedeuten? Herrlicher Überwinder des nemeischen Löwen, ruhmreicher Vetter, Perseide, rief Herakles dem Eurystheus zu, zürne nicht deinem dankbaren Volke, weil es mich statt deiner ehrt, so wie es auch mir das Fell des Löwen umhing, anstatt es dir umzulegen. Denn wer wüsste nicht, dass ein Fürst, ein Feldherr und Held wie du, seine Statthalter, seine Schwertträger und seine Diener besitzt, die ihm das ungeheure Werk abnehmen, dessen Ehre dank der weisen Fügung des Schicksals dennoch dem Gebieter zufällt. Ich, Herr, trage nur für dich dieses Fell, das für deinen bereits etwas schwachen Rücken zu rau und zu weit sein dürfte, so wie ich für dich, Herr, den Löwen erschlug, der ein wenig wild und wüst für dich und deine so leicht schlotternden Knie sein mochte, die ihm wohl schwerlich seine eisernen Riesenrippen hätten eindrücken können. Aber wenn du, o Herr und Held und Fürst, im Triumph durch dein Land ziehen willst, werden die Jungfrauen Mykenäs dir die Rosen und die Myrten streuen und dir die Lorbeerreiser entgegenschwenken, und ich, dein Sklave, werde mit ihnen allen vielleicht am kräftigsten und aus stärkster Lunge dir zujubeln. Alkeios, rief Eurystheus zitternd aus, bei der göttlichen ehrwürdigen Hera, die mich beschirmt, bei dem strahlenden Phöbus Apollo, dessen heiligstes Orakel zu Delphi dich, du Mörder und Missetäter, meinem erhabenen Befehl unterstellte. Ich befehle, tritt mir nicht mehr unter die Augen und vernimm diesmal mein Wort aus dem helltönenden Munde meines Heroldes Kopreus. Meine Majestät duldet nicht länger den entweihenden Anblick deiner Unwürdigkeit. Donnernd erscholl des Herakles Lachen. Eurystheus aber wich hinter die Säulen zurück und floh in seinen Palast, auf dessen Schwelle er dem Herold zitternd etwas zuflüsterte. Darauf schlossen sich die Pforten hinter dem Fürsten, und aus der vorderen Säulenhalle trat Kopreus und rief mit helltönendem Munde, dass der eherne Klang über die lange Straße hinweg tönte: Töte die Hydra von Lerna. Das Lachen des Helden verstummte plötzlich. Er stand da wie versteinert, denn jetzt fühlte er, dass ihm allzeit Dinge der Unmöglichkeit auferlegt werden würden, bis zu seiner endlichen Schande und Schmach, und dass Hera mächtiger war als Zeus und Athena zusammen. Traurig und ratlos stand er da, inmitten des erbleichenden Volkes von Mykene. Dann wendete er sich ab und murmelte in seinen Bart: Es ist gut. Und er schritt dahin in der Richtung auf die schwülen Sümpfe. Auf dem Platz vor dem Palast blieb das Volk in Schmerz und trüber Hoffnungslosigkeit versammelt, und die Jungfrauen schütteten ihre Körbe aus und schluchzten und fielen einander in die Arme. Eine düstere Nacht senkte sich über die Stadt. In der grauen Ferne zuckte ein Wetterleuchten auf. Ende von Abschnitt 4.